Zitat: Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Wir haben allen Grund, stolz auf unser Land zu sein und auf die Menschen, die es aufgebaut haben. Deutsche Lieder, deutsche Wertarbeit, deutsche Gedichte, deutsche Gedanken. Das hat in der Welt bis heute einen wunderbaren Klang. Überall wird Deutschland mehr gemocht als von seinen eigenen Politikern, Lehrern und Professoren. Wenn du wiederentdeckst, was deine Vorfahren alles getan haben, dann wirst auch du dich aufrichten können und musst keine Angst mehr haben und hast das Ziel, dass deine Kinder dasselbe über dich sagen, weil du es immer weitergibst. Deshalb krieg mal raus, was Oma, Opa, Uroma und Uropa gemacht haben, wo sie herkamen, was sie gekämpft und gelitten haben. Überlege, was es für dich bedeutet und mach dir eins klar. Sie haben gelebt und wollen jetzt, egal wo sie sind, stolz auf dich sein. So wie du später stolz auf deine Nachfahren sein wirst. Wenn du den Gedanken hast, dann geht es um mehr als nur um einen Augenblick. Dann geht es um das große Ganze. Dann geht es endlich um dich und um uns als ein Volk. Zitat Ende. In diesem Video blendet Kra die Zeit des Nationalsozialismus völlig aus, tut, als hätte es ihn nicht gegeben, und das, obwohl zumindest der Uropa und die Uroma der heute 18- bis 22-Jährigen ohne Migrationshintergrund diese Zeit erlebt haben müssen. Dieses Video wird auf TikTok in einer Endlosschleife gesendet. Das ist so gewollt, wie der rechte Multimedia-Experte Erik Ahrens sagte. Er hat auch Kras Video angefertigt und trat auf derselben Sommerakademie mit einem Vortrag auf, in der auch Sellner seinen Vortrag hielt. Das Video von Ahrens Vortrag, TikTok von rechts, wurde am 23. November 2023 auf dem Kanal Schnellroda auf YouTube hochgeladen. Zitat: Vielleicht wundert man sich, warum das jetzt so plötzlich abgeschnitten ist. Das hat einen Grund. Denn auf der Plattform ist es in diesem Moment so, dass das Video sofort wieder von Neuem anfängt. Das heißt, es entsteht faktisch ein hypnotischer Effekt, wo der Zuschauer dasselbe Video mit derselben Musik und derselben Botschaft mehrfach hört und ihm sozusagen suggeriert wird, auch wenn er vielleicht beim ersten Mal gar nicht auf alle Einzelheiten geachtet hat, dass es ihm eben suggeriert wird und diese Botschaft immer und immer tiefer in sein Bewusstsein eindringt. Zitat Ende. Ein Reel, also ein Kurzvideo mit Tonspur und eventuell Effekten auf TikTok zu erstellen, so Ahrens, sei einfach. Und wenn man ein paar Grundprinzipien richtig befolge, könne man auf TikTok eine gewaltige Reichweite erreichen. Denn über die Verbreitung entscheidet nicht der jeweilige Nutzer, sondern der Algorithmus. Entscheidend ist, dass der Algorithmus eben das Video entsprechend an viele Leute ausspielt. Der Algorithmus weiß, was du guckst, wie lange du guckst, bei welcher Sekunde du weiterscrollst, was du likest, was du kommentierst und so weiter.